1. Zu Beginn der Regierungszeit von Zedekia, dem Sohn Josias und König von Juda, empfing Jeremiah ein Botschaft von Gott. 2. Gott weist Jeremiahen, sich stricken Jockholzer anzufertigen und dies als Zeichen der Unterwerfung auf seinen eigenen Nacken zu legen. 3. A salty die Symbol und die Könige von Edom, Moab, Ammon, Tyrus und Sidon senden, in dem sie den gesandten Übergab, die zu König Zedekia nach Jerusalem gekommen wären. 4. Jeremiah sollte den gesandten befehlen, ihren Herrschern auszurichten, dass der Herr der Herrscheren, der Gott Israels, eine klare Anweisung für sie habe. 5. Gott erklärt, dass die Erde soe all Menschen und Tier durch sein gewaltige Kraft erschaffen habe und sie nun demjenigen anvertrau, den verwürdig halte. 6. Habe beschlossen, all dies Länder in die Gewalt seines Dieners Nebukadnezar, des Königs von Babylon, zu geben, wobei ihm sogar die Wilden Tier unterstellt seien. 7. All Volker sollten im, seinem Sohn und seinem Enkel dienen, bis die Zeit für sein eigenes Land gekommen sei und machtige Nationen in Eiresites unterwerfen werden. 8. Jeds Volk, das sich weigere, dem König von Babylon zu dienen oder seinen Nacken unter dessen Joch zu bügen, wird Gott durch Krieg, Hunger und Pest bestrafen, bis es vernichtet sei. 9. Daher sollten sie weder auf ihr Propheten noch auf Warsager, Trauma, Zeichendatter oder Zauberer horen, die behaupteten, sie mussten dem König von Babylon nicht dienen. 10. Dies Lut verkundeten Lügen, was letztlich dazu führen word, dass das Volk aus seiner Heimat vertrieben word und Zugrund gehör. 11. Das Volk jedoch, das sich der Herrschaft des Königs von Babylon unterwerf, darf in seinem eigenen Land bleiben, es weiterhin zu bebauen und dort zu wohnen. 12. Jeremiah übermittelte König Zedekia dieselbe Botschaft und forderte ihn auf, sich dem Joch Babylons zu bügen, das überleben seines Volks zu sichern. 13. Erfragte den König, warum und sein Volk durch Krieg, Hunger und Pest sterben wollten, why es Gott für all Nationen angedroht hat, die Babylon nicht dienten. 14. Erwarnte Davor, den Propheten Globen zu schenken, die behaupteten, ein Unterwerfung unter Babylon sei nicht notwendig, die ihr Osigen auf Lügen basierten. 15. Gott betonte, dass dies Propheten nicht gesandt haben sie falschlicherweise in seinem Namen sprachen, was zur Vertreibung und zum Untergang des Volks führen word. 16. Auch den Priesten und dem Volk erklärt Jeremiah, sie sollten nicht auf die Propheten horen, die ein Baldig Rucker der Tempelgerät aus Babylon versprachen. 17. Stattdessen sollten sie dem König von Babylon dienen, leben zu bleiben und zu verhindern, dass Jerusalem zu einer Trümmerstadt wird. 18. Falls dies Männer tatsächlich Propheten wären, sollten sie Gott darum bitten, dass die verbliebenen Geräte im Tempel und im Palast nicht auch noch nach Babylon verschleppt werden. 19. Denn der Herr der Herrscheren hat bereits ein Urteil über die Säulen. Das Bronzen Meer, die Gestell und all anderen Gegenstand gefault, die noch in der Stadt wären. 20. Dies Gegenstand hat Nebukadnezar zurückgelassen, als König Jekonger und die führenden Männer Judas von Jerusalem nach Babylon in die Gefangenschaft führte. 21. Der Gott Israels erklärt ausdrücklich, was mit den verbliebenen Schatzen im Tempel des Herrn und im Königlichen Palast geschehen wird. 22. Sie werden ebenfalls nach Babylon gebracht werden und dort bleiben, bis Gott sich ihre wieder annehmen und sie in Dyson Ortsurak bringt.